HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Musik ist auf jeden Fall männlich. Es sind die Männer, die auf der Bühne stehen, und Mädchen, die auf ihre ersten Konzerte gehen, hören sich die Männer an und sehen die Männer, die auf der Bühne stehen, und werden garantiert damit sozialisiert, dass es auch die Männer bleiben werden und dass sie eigentlich da oben nichts zu suchen haben. Wenn man sich anschaut, wer eigentlich heute zum Beispiel in Kirchenchören singt, da werden die 2 oder 3 Männer, die da sind, gepflegt, damit sie bloß nicht auch noch wegrennen. Wer spielt Blockflöte, wer spielt Orchester und so weiter und so weiter. Das Publikum in Konzerten und in der Oper. Also die Musik ist heute sehr stark weiblich dominiert. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 22. Ist Musik männlich oder weiblich? Über Dominanz und Kreativität, von Ulrike Köppchen. Zum Beispiel von Wagner gibt es einen großen Essay, und der heißt »Die Musik ist ein Weib«. Das heißt, es gab schon immer Zuschreibungen, dass Musik einen weiblichen Charakter hat. Und da kann man sich natürlich fragen, woher kommt das? Aber wenn Sie mich fragen, ich würde sagen, Musik hat kein Geschlecht. Die Frage, ob Musik männlich oder weiblich ist, erscheint merkwürdig, weil etwas Abstraktes wie die Musik ja wohl kaum ein Geschlecht haben kann. Und doch ziehen sich durch die gesamte abendländische Geistesgeschichte Geschlechterbilder von Musik, weibliche. Die 9 Musen der antiken Mythologie waren selbstverständlich weiblich. Auch die katholische Kirche stellte der Musik im späten Mittelalter mit der heiligen Cäcilie eine weibliche Schutzpatronin zur Seite. Und im 19. Jahrhundert gesellte sich mit Frau Musica, die durch zahllose Geschichtchen und Schulkantaten geisterte, noch eine spezifisch deutsche Variante zu den weiblichen Personifizierungen von Musik hinzu. Auch in musiktheoretischen Schriften des 19. Jahrhunderts, bei Wagner oder Nietzsche zum Beispiel, ist immer wieder vom weiblichen, bei Nietzsche sogar vom allzu weiblichen Charakter der Musik die Rede. Das hat ganz viel damit zu tun, dass Musik als Sprache der Gefühle immer gegolten, nicht immer, also fürs Mittelalter gilt das nicht, aber doch seit spätestens dem 16. Jahrhundert kann man sagen, dass Musik die Sprache der Gefühle ist. Und die Welt der Gefühle ist den Frauen zugewiesen, wenn man davon ausgeht, dass eben Rationalität und Emotionalität Gegensatzpaare bedeuten und eben auch Weiblichkeit und Männlichkeit einander gegenübergestellte Prinzipien verkörpern. Beatrix Borchert, Professorin für Musikwissenschaft an der Musikhochschule Hamburg. Auch die Musik selbst ist ein regelrechter Tummelplatz für Geschlechterstereotype. So unterscheidet man etwa nach Tongeschlechtern, männlichem Dur und weiblichem Moll oder einem weiblichen und einem männlichen Thema in der Sonatenhauptsatzform. Da gibt es natürlich auf der einen Seite ein Tabu, öffentlich davon zu sprechen, aber zum Beispiel in der Musikanalyse wird nach wie vor gearbeitet, um Musik zu charakterisieren, dass man sagt, das musst du männlicher spielen, das musst du weiblicher spielen, also auch im Unterricht, oder das ist ein weibliches Thema und das ist ein männliches Thema. Dass nun ausgerechnet die Musik so stark mit Geschlechterstereotypen verknüpft ist, mag auch damit zusammenhängen, dass Musik lange Zeit so etwas wie das Schmuddelkind unter den Künsten war. Erst im 19. Jahrhundert unternahmen Philosophen und Musikschriftsteller größere Anstrengungen, mit ihren Schriften die Musik auf die gleiche Stufe zu stellen wie die anderen Künste. Zu einem Zeitpunkt, an dem sich auch die Wahrnehmung des Geschlechterverhältnisses entscheidend veränderte. Galten bis ins 18. Jahrhundert hinein Frauen sozusagen als unvollkommene Männer, schwächer, unvernünftiger, lasterhafter als diese, aber doch nicht grundlegend voneinander unterschieden. So setzte sich danach die Auffassung durch, dass Männer und Frauen von ihrem Wesen her Gegenpole bilden. Allerdings lassen sich im Zeitalter der Aufklärung solche Unterschiede nicht länger durch die guten Sitten oder eine gottgewollte Ordnung rechtfertigen. Stattdessen wird die Natur zur Instanz, um zu rechtfertigen, dass Männer und Frauen nicht gleich behandelt werden. Mit weitreichenden Konsequenzen auch für Frauen in der Musik, wie Rebecca Grotjahn betont. Aus der Frage, dürfen die das, wird im Laufe des 19. Jahrhunderts die Frage, können die das überhaupt? Ein Beispiel dafür wäre Fanny Hensel, geborene Mendelssohn, die ja mit ihrem Bruder Felix zusammen erzogen wurde. Sie bekamen gemeinsam Kompositionsunterricht, und es war für niemanden in der Familie und in dem Umfeld der Familie eine Frage, dass Fanny genauso begabt war wie ihr Bruder Felix. Sie finden wirklich keine Stelle in der ganzen Korrespondenz der Familie Mendelssohn und drumherum, wo steht, ach, Felix ist aber doch ein bisschen besser als Komponist. Nirgends. Eine Karriere als Komponistin blieb der 1805 geborenen Fanny Hensel dennoch verwehrt, betont Rebecca Grotjan, Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Paderborn und Musikhochschule Detmold. Das berühmte Zitat aus dem Brief des Vaters an die 15-jährige Fanny Mendelssohn, wo er seine Tochter lobt, dass sie sich in ihrem Ehrgeiz ein bisschen zurückgenommen hat und Felix Werken den Vortritt gegeben hat. Und dann sagte eben, denn für ihn, Felix, wird ja das Musizieren vielleicht Beruf, während es für dich nur Zierde sein soll. Beharre in diesem Betragen, denn das ist weiblich und nur das Weibliche ziert die Frauen. Fanny Mendelssohn ist also ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie bürgerliche Mädchenerziehung im Bereich der Musik funktionierte in dieser Zeit. Nämlich noch nicht durch Entmutigung, du kannst es nicht, Frauen können sowieso nicht komponieren, sondern wirklich durch diese Normativität, du sollst nicht. Betrachtet man die gängige Literatur zur Musikgeschichte, fand die weibliche Kunstmusik bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fast ohne die Beteiligung von Frauen statt, erklärt die Hamburger Musikwissenschaftlerin Beatrix Borchert. Dass Frauen nicht auch immer Musik gemacht haben, das stimmt nicht. Nur, man weiß nichts darüber. Das heißt, es ist eine Frage der Geschichtsschreibung. Einzelne Arbeiten, die sich mit Frauen in der Musik beschäftigen, entstanden bereits im 19. Jahrhundert. Aber erst im Kielwasser der Frauenbewegung der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts begann man damit, den Beitrag von Frauen zur Musikgeschichte systematisch aufzuarbeiten. Als Ergebnis entstand unter anderem die Datenbank Musik und Gender im Internet an der Hamburger Musikhochschule. Das ist eine Plattform, die ich begründet habe im Internet, die einmal einen lexikalischen Teil umfasst, wo es darum geht, Musikerinnen, also nicht nur Komponistinnen, sondern bis zu Mäzenatinnen und Verlegerinnen und Autorinnen, möglichst breites Spektrum zu erfassen von der Arbeit von Frauen im Zusammenhang mit dem, was man Musikleben nennt. Etwa 500 Einträge über Frauen im Musikgeschäft aus Vergangenheit und Gegenwart umfasst die Datenbank bis jetzt. Hinzu kommen diverse Multimedia-Präsentationen. Ich gehe da jetzt mal rein. Da gibt es halt zwei Seiten über Fanny Hensel. Da gibt es eben zum Beispiel auch Abbildungen von dem Jahr, von diesem Klavierzyklus. Das kann man natürlich wunderbar dann zeigen. Und man kann eben alle mögliche Musik hören. Die Arbeiten zumindest der erfolgreichen männlichen Komponisten zu ihrer Zeit wurden wahrgenommen, besprochen und selbstverständlich überliefert. Dagegen ist es oft mühsamer Sucharbeit zu verdanken oder schlicht eine Frage des Glücks, ob das Werk einer Komponistin der Nachwelt erhalten bleibt oder nicht. Zum Beispiel hat Beatrix Borchert vor einigen Jahren per Zufall das Autograph, also die Originalnotenhandschrift des Klavierzyklus Das Jahr von Fanny Hensel entdeckt. In einer absoluten Verkettung von Zufällen war ich in Baden-Baden im Brahmshaus und bin ins Gespräch gekommen, in einer Gesprächsrunde dort mit einem nicht besonders freundlich aussehenden Menschen. Ich musste aber irgendwas mit dem reden und dann habe ich ihm plötzlich erzählt von diesem Klavierzyklus. Und dass es so ein tolles Stück ist und dass man weiß, dass irgendwo im Familienbesitz das noch ist. Und dann wurden seine Augen immer größer und plötzlich sagt er zu mir, ich glaube, ich habe das. Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und dann stellte sich raus, dass er tatsächlich ein Erbe war über seine Mutter und der zwei Schwestern gehabt. Die haben gelost, er war stocksauer, dass er nichts gekriegt hat von Felix Mendelssohn. Das war für ihn natürlich absolut wertlos. Von der Schwestern hat es in irgendwelchen Tresor reingeschmissen und hat es sich nie angeguckt. Heute kann man sich die Notenhandschrift, die von Fanny Hensels Ehemann Wilhelm, einem Maler, mit Illustrationen versehen wurde, auf der Plattform Musik und Gender im Internet ansehen und anhören. Musizierenden Frauen einen Platz in der Musikgeschichtsschreibung zu verschaffen, ist nur der erste Schritt, den die musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung gegangen ist. Genauso geht es darum, aufzuzeigen, wie mit Musik Geschlecht konstruiert wird, also wie Vorstellungen entstehen, was weiblich ist und was männlich. Die Geschlechterforschung und damit auch die musikwissenschaftliche Genderforschung basieren auf der Annahme, dass es einen Unterschied zwischen dem biologischen und dem sozial konstruierten Geschlecht gibt, im Englischen ausgedrückt durch die Begriffe Sex und Gender. Wesentliche Aspekte unserer Geschlechtsidentität wurzeln demnach nicht in der Biologie, sondern werden durch gesellschaftliche und kulturelle Erfahrungen gelernt, eingeübt und damit überhaupt erst konstruiert. Noch einen Schritt weiter geht die amerikanische Philosophin Judith Butler. Sie greift auch das Konzept eines der Kultur vorgelagerten biologischen Geschlechts an. Beatrix Borchert? Inzwischen geht es natürlich viel weiter in der Diskussion, dass gesagt wird, auch das biologische Geschlecht ist durchaus nicht einfach etwas Gegebenes, sondern auch etwas Konstruiertes. Und das ist tatsächlich ein hochinteressantes Thema, weil sich selbst die Mediziner darüber streiten, woran kann man denn nun Geschlecht eindeutig erkennen? Ist es eine Frage der Hormone? Ist es eine Frage der sekundären Geschlechtsmerkmale etc. etc.? Dass es keine natürlichen Geschlechtergrenzen geben soll, ist intuitiv alles andere als einleuchtend. Doch auch wenn man nicht bereit ist, dieser radikalen Position zu folgen, sensibilisiert sie doch immerhin für die Einsicht, dass auch die Natur im Prinzip keine gesellschaftlich neutrale Zone ist. Und vielleicht ist ja der eine oder andere natürliche Geschlechtsunterschied in der Musik in Wirklichkeit gar nicht so natürlich. Wer singt hier eigentlich? Ein Mann oder eine Frau? Die Detmolder Musikprofessorin Rebecca Grotjan spielt solche Klangbeispiele gern ihren Studenten vor, die dann identifizieren sollen, ob der Sänger männlich oder weiblich ist. Meist ohne Erfolg. Die Stimmen von Männern und Frauen sind von Natur aus, was immer jetzt Natur ist, nicht so grundsätzlich unterschiedlich, wie man sich das landläufig so vorstellt. Natürlich seien die Stimmlagen von Frauen durchschnittlich höher als die von Männern, sagt Rebecca Grotjan. Aber die Einteilung in Stimmfächer entspräche nicht den empirisch feststellbaren Stimmumfängen von Frauen und Männern. Dort herrschten statt einer großen Kluft zwischen den Geschlechtern nämlich vielmehr große Überschneidungen und fließende Übergänge. So könnten viele Männer problemlos im Bereich der 2 oder sogar 3 gestrichenen Oktave singen und viele Frauen erreichten Töne unterhalb des C, mit denen bereits mancher Tenor Schwierigkeiten habe. An der Klangfarbe kann man sie dennoch unterscheiden. Aber Klangfarbe ist nichts Natürliches. Sie werden keine Stimme finden, vielleicht außer bei ganz neugeborenen Babys, deren Klangfarbe unbeeinflusst ist von Selbstkonzepten, von Vorstellungen über Gender und was weiß ich nicht noch alles. Sie können auch mal vergleichen, einfach Klangfarben von Menschen, die in Mitteleuropa leben und Menschen, die im Kongo leben. Oder vergleichen Sie einfach nur mal die Klangfarben von männlichen Deutschen und männlichen Engländern. Selbst da finden Sie Unterschiede. Die Engländer sprechen oft sehr viel höher und melodiöser. Also die Klangfarbe ist selbst kulturell bedingt. Dass man Frauen- und Männersingstimmen heute auch in den gemeinsamen Tonhöhenbereichen klanglich gut nach Geschlecht unterscheiden kann, ist ein Ergebnis der gesangspädagogischen Entwicklung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als man das männliche Falsett und die weibliche Bruststimme in den höheren Lagen tabuisierte, betont Rebecca Grotjan. Vor dieser Zeit war das mit den Stimmen der Geschlechter viel beliebiger. In der Barockoper haben sie immer ein hohes Paar, das erste Liebespaar, und diese Partien wurden von den höchsten und koloraturbegabtesten Sopranen oder auch Alten, ne, also wir haben in dieser Zeit noch nicht so klare Stimmfächer, gesungen. Übrigens auch ziemlich unabhängig, ob Kastrat oder weiblicher Sopran oder Alt. Ne. Das ist also auch nicht so klar, dass die männlichen Helden nun immer Kastraten gewesen wären und die weiblichen Frauen. Das konnte genauso gut andersrum sein. Erst im 19. Jahrhundert wird das offensichtlich wichtig, dass die Stimme auch das Geschlecht zum Ausdruck bringt und dass man also da den Unterschied auch stimmlich konstruiert. Heute stehen Frauen in der Musik im Prinzip alle Wege offen. Dennoch scheint auch die klassische Musik nach wie vor von männlichen Musikern beherrscht zu sein, von Pop und Jazz ganz zu schweigen. Rebecca Grotian. In den klassischen Orchestern ist der Frauenanteil in den letzten Jahrzehnten natürlich ganz erheblich angestiegen. Frauen haben da sehr viel bessere Chancen als früher, bei gleicher Leistung oder besserer Leistung wenigstens auch gute Jobs zu bekommen, auch wenn junge Nachwuchsmusikerinnen immer wieder doch beobachten, dass sie auch zurückgesetzt werden. Aber die Situation ist nicht mehr so krass. Dennoch, es gibt bis heute nicht nur keinen weiblichen Beethoven, sondern genauso wenig einen weiblichen Paganini oder einen weiblichen Karajan. Wenn Sie sich jetzt mal das öffentliche Musikleben anschauen, fragen Sie mal die Leute auf der Straße, welche Dirigentinnen Sie kennen. Simone Young geht jetzt gerade ein bisschen durch die Medien. Nur 2, 3 Dirigentinnen kennt man vielleicht, wenn man etwas belesen ist. Und das ist es dann. Woran liegt es, dass Frauen, abgesehen vom Gesang und der Harfe, in allen Bereichen professionellen Musizierens unterrepräsentiert sind? Können sie nicht? Wollen sie nicht? Trauen sie sich nicht? Oder ist Musik eben doch männlich, weil Männer einfach besser sind, wenn es um kreative Leistungen geht? Nicht nur in der Musik, sondern überall da, wo Kreativität ein gesellschaftlich gewürdigtes Gut darstellt, trifft man auf viele Männer und vergleichsweise wenige Frauen, stellte die Heidelberger Psychologin Annette Kämmerer noch vor 10 Jahren in einem Aufsatz resigniert fest. Wenn wir dennoch an der Annahme festhalten, dass das Schöpferische über alle Menschen prinzipiell gleich verteilt ist und eine von der Geschlechtszugehörigkeit unabhängige Variable individueller Begabung ist, die hauptsächlich durch intrapsychische Merkmale bedingt ist, dann müssen wir aufgrund der alltäglichen Evidenzen entweder zu der Schlussfolgerung kommen, dass das weibliche Geschlecht generell über diese kreative Begabung weniger verfügt, oder wir müssen uns um eine Antwort auf die Frage bemühen, wer denn eigentlich wie darüber urteilt, wann eine Idee neu und gut ist. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man damit begonnen, Kreativität systematisch zu untersuchen. Vorher ging man davon aus, dass künstlerische Werke von einem genialen Geist gleichsam aus dem Nichts erschaffen werden. Diese Auffassung beherrscht im Grunde auch heute noch die Alltagsvorstellungen von Kreativität. So würden die meisten Menschen wohl intuitiv die Frage bejahen, ob Mozart auch dann komponiert hätte, wenn er nicht von seinem Vater entsprechend gefördert worden wäre. Rebecca Grotian. Wir denken ja heute oft, also komponieren, das tut man, wenn man so einen inneren Drang hat und sich unbedingt künstlerisch irgendwie ausdrücken muss und wenn man außerdem sowieso genial begabt ist für Musik. In der Wissenschaft hat man sich inzwischen weitgehend von diesem idealistischen Kreativitätsbegriff gelöst und betont stattdessen stärker den kreativen Prozess und seine Rahmenbedingungen. Damit etwas als kreativ gilt, muss es nach gängiger Lesart neu und gut sein. Aber eine Leistung ist niemals für sich allein betrachtet kreativ, sondern es gehört notwendigerweise dazu, dass sie von den Zeitgenossen als gut anerkannt wird. Nie dürfen wir vergessen, dass nicht immer das Genie ein Werk erschafft, sondern dass die Verbraucher das Genie als solches schaffen, dass das Werk das Genie schafft. So warnte der Psychiater Wilhelm Lange Eichbaum bereits 1928. Werturteile über kreative Leistungen sind nicht unabhängig von den allgemeinen gesellschaftlichen Vorstellungen. Und die sind offenbar nach wie vor stark von der Annahme bestimmt, dass musikalische Kreativität vor allem Männersache sei, wie Rebecca Grotian bedauert. Das ist für mich in der Tat frustrierend, zumal auch der geschichtliche Bereich ja nur die eine Sache ist. Die andere eben zum Beispiel auch aufzubrechen, bestimmte Genderstereotypen im musikalischen Verhalten und insbesondere in den Wertungen, sich Wertkriterien klarzumachen und ja auf Schulkonzerten Jungsbands nicht schon deshalb frenetisch zu applaudieren, bloß weil es die Jungs sind, was ich auch immer wieder auf Schulkonzerten beobachten kann, da das Niveau mag noch so beklagenswert sein, ich entschuldige mich in aller Form bei allen guten Jungsbands, aber das gibt es nun tatsächlich und es wird so wenig dagegen angegangen. Was daran liegen mag, dass die Eigenschaften, die mit einer kreativen Person in Verbindung gebracht werden, ob nun Künstler oder großer Denker, überwiegend dem männlichen Geschlechterstereotyp entsprechen. Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein, Nonkonformismus, Autonomie oder positive Selbsteinschätzung. Von Frauen dagegen erwartet man nach wie vor und vielleicht sogar mehr denn je vor allem eins: gnadenlos attraktiv zu sein, wie es Beatrix Borchert von der Hamburger Musikhochschule ausdrückt. Wir haben ja hier viele Mädchen, da kann man gleich sagen, wir brauchen die gar nicht aufnehmen, weil die niemals die Karriere machen, nicht weil sie ihre Stimme nicht toll ist, sondern weil sie nicht attraktiv genug sind. Das ist natürlich eine Katastrophe. Aber ich sehe es ja auch im akademischen Bereich, wie unendlich schwierig das ist. Ich war gestern Abend in einem Konzert. Sie können sich nicht vorstellen, welche Äußerungen Kollegen machen. Die merken nicht, was ständig abläuft an geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Guck dir doch mal diesen fetten Arsch an. Oder was sagst du denn dazu unter Gender-Gesichtspunkten, wie die aussieht? Das ist alles gar nicht bösartig gemeint, aber die Wahrnehmung ist so stark geschlechtsspezifisch geprägt und da kommen wir nicht raus. Solche gesellschaftlichen Erwartungen wirken umgekehrt auch auf das Selbstverständnis der Betroffenen. Und das gilt nicht nur für das äußere Erscheinungsbild. Wenn ich ein bestimmtes Weiblichkeitsbild erfüllen will, dann spiele ich auch anders als ein Herr Pogorelich oder so. Ja, oder Lang Lang. Lang Lang ist als Frau nicht denkbar. Also das heißt, diese Inszenierungen der Künstler, die sind eben doch auch sehr stark geschlechtsspezifisch bestimmt. Und das geht eben bis in die Art und Weise meines Anschlags hinein. Noch extremer ist es im Popbereich, meint die Berliner Schlagzeugerin und Perkussionistin Elke Horner. Es sind die Männer, die auf der Bühne stehen und Mädchen, die auf ihre ersten Konzerte gehen, hören sich die Männer an und sehen die Männer, die auf der Bühne stehen und werden garantiert damit sozialisiert, dass es auch die Männer bleiben werden und dass sie eigentlich da oben nichts zu suchen haben. Aber auch da, wo Frauen auf der Bühne stehen, ist es nicht das Gleiche wie bei männlichen Musikern. Auffallend zum Beispiel, wie unterschiedlich sich männliche und weibliche Kandidaten in Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar präsentieren. Während die jungen Männer durchaus auch mal weniger gut aussehen dürfen, dafür aber mehr mit dem musikalischen Stoff machen, sind die Mädchen und jungen Frauen oft damit beschäftigt, schön auszusehen und schön zu singen, technisch oft um Längen besser als die Jungen und doch irgendwie langweilig. Es fehlt einfach an Vorbildern, die Mädchen eine größere Bandbreite an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten aufzeigen könnten, beklagt Vera Funk, Fachbereichsleiterin Musik am Gymnasium Steglitz in Berlin. In der Schule könnte man vielleicht etwas dagegen tun. Ich denke vor allem was Vorleben. Also das kann man eben im Rahmen der Schule auf eine bestimmte Weise, dass man selber sich als Lehrerin ans Schlagzeug setzt, indem man mit ihnen Veranstaltungen besucht, bei denen solche Musikerinnen und Musiker zeigen, dass es keine geschlechtsspezifischen Grenzen gibt fürs Musikmachen. Das, denke ich, ist schon sinnvoll. Theoretisch ja. Allerdings findet das in der Musikpädagogik kaum statt, bedauert Vera Funk. Also mein Gesamteindruck ist einfach, dass es eine sehr geringe Rolle spielt, das Gender-Thema, und man nicht unbedingt den Eindruck hat, hier soll jetzt wirklich genderbezogen gearbeitet werden. Madonna erscheint schon auch mal im Schulbuch und Britney Spears und Nachfolgerinnen. Das hat aber einfach auch mit der medialen Präsenz im Pop zu tun. Und es ist sicher kein Zufall, dass eben vor allem Sängerinnen dann erscheinen. Einzelne Publikationen, da hat man schon den Eindruck, dass die musizierenden Frauen auch mal als Paradebeispiel für Frauen gewählt werden, die nicht Klischees entsprechen. Also wenn dann eine junge Frau am Schlagzeug sitzt oder umgekehrt auch eine Jungengruppe abgebildet wird, die tanzt, dann ist da natürlich auch eine deutliche Absicht hinter erkennbar. Vielleicht fehlt es Frauen und Mädchen aber auch einfach nur an Mut, originelle Einfälle auch öffentlich zu präsentieren. Eine Kollegin von mir macht jedes Jahr in Frauenbildungsstätte Franzenhof einen Bandworkshop nur für Frauen. Und ich werde da jedes Jahr als Schlagzeugcoach eingeladen. Und die Frauen haben unglaubliche Probleme, rauszutreten und zu solieren. Es ist für die ein ganz großer Prozess zu improvisieren. Und das spielt in der Musik so eine große Rolle, aus sich rauszugehen und zu improvisieren. Und ich glaube, sowas ist sehr männertypisch, sich zu trauen und das zu machen. Und Frauen denken viel drüber nach, bevor sie aus sich rausgehen in der Musik, dass sie es auch wirklich richtig machen. Und das merkt man in der Atmosphäre des Workshops, diese Zurückhaltung. Die Schlagzeugerin und Perkussionistin Elke Horner. Dass Frauen in der Musik auf das sichere Terrain, dem Risiko vorziehen, einen Fehler zu machen, hat sie als Jugendliche am eigenen Leib erlebt. Ich wollte unbedingt E-Gitarristin werden und habe mir dann mit 13 eine E-Gitarre gekauft, habe auch gleich in einer Band gespielt, aber nur mit Jungs. Und es gab immer neben mir noch einen anderen Gitarristen und der hat soliert. Und ich habe mich nie getraut zu solieren und nun stand ich immer neben ihm und habe mich gar nicht wohlgefühlt. Der solierte und ich wollte lieber das spielen, was ich gelernt habe. Das konnte ich auch sehr gut, aber eben nicht solieren. Nicht zuletzt, weil sie sich vor der Konkurrenzsituation drücken wollte. Ich habe dann parallel angefangen, Percussion zu lernen, mit 15, mit 16 und bin in eine andere Band als Perkussionistin eingestiegen und da gab es außer mir niemanden, der Percussion spielte. Ich war die Einzige und plötzlich habe ich mich auch getraut und habe gespielt. Diese Band hatte auch gleich Auftritte und relativ viel Erfolg. Ich habe dann meine E-Gitarre verkauft und das war der Anfang meiner Percussion-Laufbahn. Fragen nach männlicher oder weiblicher Kreativität und ihren jeweiligen sozialen und psychologischen Bedingungen spielen in der stark historisch ausgerichteten musikwissenschaftlichen Genderforschung so gut wie keine Rolle, bedauert Rebecca Grotian. So bleibt das Feld der Kreativitätsforschung zurzeit weitgehend der Hirnforschung überlassen. Damit wird die Frage nach Weiblichkeit und Männlichkeit in der Musik an die Biologie zurückverwiesen, die nicht nach sozialen Rahmenbedingungen fragt, sondern lediglich Unterschiede misst und feststellt. So hat man zum Beispiel für das Nachlassen der Kreativität, das bei Mädchen in der Pubertät zu beobachten ist, deren Hormonhaushalt verantwortlich gemacht. Das ist in meinen Augen eine höchst problematische Studie, nicht nur, weil sie Ergebnisse bringt, die mir nicht passen, das auch, das gebe ich offen zu, aber ich halte sie eben für höchst problematisch aufgrund der Methodik. Denn die Vorstellung, dass sich Hirnstrukturen oder hormonelle Strukturen einfach so ergeben, die ist ja falsch. Wir wissen ja inzwischen, dass diese Verläufe, also die hormonellen Prozesse und Veränderungen von Hirnstrukturen und so nicht einfach Natur sind, nicht einfach vorprogrammierte Abläufe, sondern dass sie ganz stark eben auch von dem beeinflusst werden, was die Menschen jeweils tun. Hirnstrukturen sind nicht einfach da, sondern verändern sich, je nachdem wie und wofür das Gehirn intensiv genutzt wird. So werde heftig darüber gestritten, ob die Besonderheiten von Einsteins Gehirn, das die doppelte Anzahl von Gliazellen hatte wie andere Gehirne, angeboren oder das Ergebnis jahrelanger ausdauernder Denkarbeit waren, schreibt der Wissenschaftler und Pianist Robert Jourdain. Ähnliches gelte auch für die eventuellen neurobiologischen Grundlagen der Musikalität. Natürlich würde zusätzliches kortikales Gewebe einen angeborenen Vorteil verschaffen. Es gibt jedoch viele ernstzunehmende Hinweise darauf, dass der Anteil des Kortex, der für eine bestimmte Aufgabe benutzt wird, variabel ist und sich bei anhaltendem Gebrauch vergrößert. Deshalb ist Übung oder zumindest längere Anstrengung erforderlich, wenn man eine eventuell vorhandene Anlage nutzen will. Zumindest dürften die Ergebnisse einer Untersuchung des Hannoveraner Hirnforschers Eckhard Altenmüller die Geschlechterforscherinnen trösten. Denn da heißt es, weder das typische Männergehirn noch das typische Frauenhirn eigneten sich am besten zum Komponieren, sondern ein androgynes. Ist Musik männlich oder weiblich? Über Dominanz und Kreativität. Das war die Folge 22 des Funkolex Musik Sinfonie des Lebens. Autorin Ulrike Köppchen. Unter funkolleg.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkolex als Podcast nachhören. Bei funkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkolleg-musik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein. Alle Sendungen des Funkkollegs sind nach den jeweiligen Sendungen auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen dazu gibt es beim Hörertelefon unter 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.